Ist in Ordnung, aber sag mal, das funktioniert doch nicht, was hier läuft. Es funktioniert doch nicht, dass hier nichts läuft durch die Maria. Ich finde es so interessant, diese biblischen Geschichten zeigen uns, was wir so für Typen sind. Ich will heute nicht predigen über eine allgemeine Typenlehre. Das ist überhaupt nicht mein Interesse. Denn das, was sich dann entwickelt im Gespräch zwischen Jesus und Martha, zeigt uns etwas. Und das müssen wir mal hören. Martha beschwert sich bei Jesus. Jesus ist doch gar nicht schuld dafür, daran, dass Maria da sitzt und zuhört, oder? Martha beschwert sich bei dem Gast. Und sie beschwert sich über ihre Schwester. Warum tut sie das eigentlich? Weil sie mit ihrer Situation unzufrieden ist. Sie empfindet das ungerecht, was da passiert. Die sitzt und hört zu und ich muss hier arbeiten. Und dann sagt Jesus etwas dazu und sagt, Martha, warum musst du eigentlich arbeiten? Das steht nicht so in meinem Bibeltext, aber das ist genau die Intention, oder? Das ist genau die Intention. Martha, warum musst du jetzt arbeiten? Naja, soll doch alles ordentlich sein. Man soll sich doch wohlfühlen, das muss auch Essen auf den Tisch kommen und all die Dinge, die nötig sind, wenn man Gäste hat. Da gibt es doch was zu tun. Auch diese Erwiderung von Martha steht nicht in der Bibel. Und doch ahnen wir, dass genau das passiert ist. Martha setzt sich damit auseinander. Mit ihrem Ärger über ihre Schwester, die ihr nicht hilft. Und sie setzt sich auseinander mit dem, der ihr Gast ist. Und er sagt ihr, du willst mehr, als nötig ist. Eins ist nötig. Und Maria hat das gute Teil erwählt. Oh, jetzt wird die auch noch gelobt. Nein, es geht nicht um Lob. Es geht nicht um Anerkennung. Um was geht's denn? Es geht darum, dass die Dinge unseres Lebens uns nicht davon abhalten, uns auf Jesus einzulassen. Es geht darum, dass die Dinge, die wir tagtäglich zu tun haben, und da gehören die besonderen dazu, aber auch die ganz normalen, dass die uns nicht abhalten davon, Jesus zu begegnen, ihm zuzuhören, uns auf ihn einzulassen. Worauf hat Martha sich da eingelassen? Auf ihre Aufgabe als Hausfrau. Jemand anderes, der würde vielleicht eine andere Aufgabe haben. Aber es fällt uns richtig leicht, uns einzulassen auf Aufgaben. Sag mir, was ich tun soll, ich mach das. Ist egal was. Also ich kenne mich da auch. Ne? Sag mir, was ich tun soll. Wir kriegen das schon hin. Ich glaube, es gibt ganz viele solche Typen unter uns. Manche sogar maskulin. Männer, nicht nur Frauen, die sagen, komm, gib mir was zum Anfassen und ich mache das. Und jetzt hör mal in diese Situation hinein, was Jesus sagt. Eins ist nötig. Lass dich doch mal auf mich ein. Und die Maria sitzt da und hört Jesus zu. Und ich habe gedacht, Jesus muss eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein. In seinem Auftreten, in dem, was er sagte. Wie oft hat er eine Sache auf den Punkt getroffen? Wie oft hat Jesus seine Zuhörer herausgefordert, eine Sache, die sie eigentlich kannten, nochmal neu zu sehen? Jesus muss eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein. Oder könntest du dir vorstellen, dass da einer kommt zu dir und sagt, du, komm mit mir. Und du machst das? Könntest du dir das vorstellen? Ich meine, ich weiß, viele von uns kennen die Bibel und haben sie vielleicht schon mehrfach gelesen. Und haben vielleicht auch die Geschichten des Evangeliums gelesen, wissen, wer Jesus ist und was dazu gesagt ist. Aber kannst du dir vorstellen, dass jemand kommt und sagt, komm mit mir, bitte. Und du lässt dich einfach darauf an. Jesus muss eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein. Maria wollte zuhören. Sie wollte bei Jesus sein. Sie wollte hören, was er ihr sagt. Einer meiner Söhne, der hat sich immer gefreut, wenn in der FEG in Hand steht, Lunchgottesdienst war. Da war das Programm ein bisschen anders und man durfte sogar zwischendurch mal aufstehen. Meistens um eine kurze Pause, um einen Kaffee zu holen. Dem hat das immer gefallen, wenn er nicht sitzen musste und zuhören. Das fiel ihm schwer. Ich kenne mich ja auch. Wissen Sie, wann ich am meisten Predigten höre? Wenn ich die Wäsche zu Hause bügel. Vielleicht sagt er, wieso bügelt er die Wäsche? Ist ja ganz einfach, ich bin Rentner, meine Frau arbeitet, also bügele ich die Wäsche. Das ist ganz einfach. Aber in der Zeit kann ich Predigten hören, wozu ich sonst oft nicht komme. Und es gefällt mir gut, dass ich was tun kann, um meine Ohren spitze. Auch das sind manchmal so Leute, die müssen was tun, damit sie richtig zuhören können. Ich glaube, ich weiß, warum mein Sohn mein Sohn ist. Jesus sagt der Martha, Maria hat das erwählt, was richtig ist. Und das will ich nicht von ihr nehmen. Das soll ihr nicht genommen werden. Ich lese euch einen Text aus dem Alten Testament, Psalm 1, wo uns derselbe Sachverhalt begegnet. Hört einmal zu. Glücklich ist, wer nicht lebt wie Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Glücklich ist, wer sich kein Beispiel nimmt an denen, die gegen Gottes Willen verstoßen. Glücklich ist, wer sich fernhält von denen, die über alles Heilige herziehen. Glücklich ist der, der Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasser und er trägt Frucht jedes Jahr. Seine Blätter verwelken nicht, was er sich vornimmt. Das gelingt. Mehr als 3000 Jahre alt, dieser Text. Und er beschreibt doch das, worum es geht. Glücklich der Mensch, der sich Zeit nimmt, zuzuhören, hinzugucken, nachzudenken, sich Gottes Wort, sich Gott auszusetzen. Aber wisst ihr, ich glaube, dass das Interesse des Teufels immer ist, dafür zu sorgen, dass wir dazu nicht kommen. Garantiert kommt irgendwas dazwischen. Ein Erlebnis vor vielen Jahren, kurz vor Weihnachten, hatte ich einen Virusinfekt und konnte mit einmal nicht mehr sauber sprechen. Eine Frau, die bei uns zu Hause was abgegeben hatte, die an der Klinik für Alkoholkranke arbeitete, dachte, ich sei betrunken. Als sie dann hörte, was mit mir los war, konnte sie das einsortieren und kam auch damit klar. Ich war nicht betrunken, aber ich habe das zuerst auch nicht richtig sortiert, was da passierte. Ich konnte jedenfalls Heiligabend nicht predigen. Ein Ältester aus unserer Gemeinde hat diesen Predigtdienst übernommen. Und wissen Sie, was wir gemerkt haben? Die Unruhe, die Hektik, die in unserer Familie immer da war, kurz vorm Heiligabend-Gottesdienst, die war an dem Tag in der anderen Familie. Eine meiner Töchter ist noch in die Familie gefahren, hat denen mitgeholfen, zu Hause einiges zu organisieren. Da habe ich gedacht, das ist genau die Sache, die passiert. Der Teufel hat kein Interesse daran, dass wir uns ausrichten können auf Jesus. Und er schiebt uns gerne irgendwelche Dinge dazwischen, die uns in Betrieb halten, die uns abhalten von dem, was nötig ist. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir uns einlassen können auf Jesus. Ich möchte euch einladen, das zu tun. Ich glaube, dass wir in einer Zeit, in der wir leben, Zeiten der Ruhe brauchen, sehr bewusst der inneren Ausrichtung auf Gott. Ich glaube, dass wir das brauchen. Und ich möchte heute Morgen mit euch etwas machen. Ich möchte euch einladen, ein Zeichen eurer Entscheidung für eine Begegnung mit Jesus zu setzen. Hier vorne sind zwei Kerzen angezündet. In der Gemeinde in Hannstedt haben wir das manchmal gemacht, dass der Gottesdienst begann, indem eine Kerze angezündet wurde. Warum? Eigentlich doch nur was Symbolisches, oder? Ist doch nur ein Licht. Aber Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir für einen Gottesdienst eine Kerze anzünden, dann machen wir genau das uns bewusst. Jesus, Licht der Welt. Licht in unser Leben hinein, Licht in eine dunkle Welt, die dieses Licht braucht. Ich möchte euch einladen, dass ihr als ein Zeichen eurer Entscheidung, euch auf Jesus einzulassen, ihm zu hören, hier nach vorne kommt. Also ist es tatsächlich so, ich lade euch ein, euren Platz zu verlassen, hier nach vorne zu kommen und eine Kerze zu nehmen, sie anzuzünden an dieser Kerze hier vorne und sie hier in eine Schale hineinzustellen. Das ist nur eine Handlung, die völlig belanglos sein kann. Aber es kann eine Handlung sein, in der ihr genau das macht, was Maria gemacht hat. Nämlich zu sagen, Jesus, ich möchte hören auf dich. Ich möchte wahrnehmen, was du mir sagst und zeigst. Und darum, Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der muss nicht in der Dunkelheit herumirren, sondern sein ganzes Leben wird durch mich hell werden. Jesu Licht strahlt in die Dunkelheit dieser Welt, auch in unser Leben. Das ist ein Versprechen, das Jesus uns gibt. Wir hören jetzt gleich ein Lied und in der Zeit, in der dieses Lied läuft, haben wir Zeit, das zu tun. Und ich möchte das mit einer zweiten Sache verbinden, nämlich mit unserem Abendmahl. Wenn ihr das macht, das hier vorne kommt, könnt ihr anschließend einen solchen Teller mitnehmen an euren Platz. Jeder hat neben seinem Stuhl eine kleine Fläche Platz, wo man diesen Teller gut hinstellen kann. Hier ist alles drauf, was für das Abendmahl nötig ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mitnehmen und geht wieder auf euren Platz. Und im Anschluss daran werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir hören das Lied. Und ich lade euch ein, aufzustehen und hier nach vorne zu kommen, wenn ihr das mögt. Ich glaube, das müsst ihr nicht singen. Dieses Lied könnt ihr einfach hören. Ihr dürft einfach mitzuhören. Im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, lesen wir: Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn Wunderrat, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Jesus, der, auf den wir unser Leben ausrichten wollen. Wir brauchen das ganz persönlich. Wir brauchen das immer und immer wieder auch als Gemeinde. Zeiten der inneren Ausrichtung auf unseren Gott. Wir können uns das nicht leisten, in dieser Zeit unterwegs zu sein, ohne solche Zeiten zu haben. Und dass wir als Gemeinde miteinander das Abendmahl feiern, das hat auch genau an dieser Stelle seinen Platz. Begegnung miteinander, Begegnung mit Jesus. Ich lese uns, was der Apostel Paulus den Christen in Korinth geschrieben hat, im 1. Korintherbrief zum Abendmahl. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot. Er dankte Gott dafür. Und er sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Denkt daran, so oft ihr von diesem Brot esst. Und dann nahm er auch den Kelch und er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Denkt daran, so oft ihr daraus trinkt. Und jedes Mal, wenn ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Opfertod des Herrn. Haltet daran fest, bis er wiederkommt. Brot, das wir brechen, ist das nicht Gemeinschaft mit Christi Leib? Ja. Ja, Amen. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast für uns. Und wir hier miteinander uns daran erinnern. Du hast ihn in unsere Mitte gestellt. Herr, wir danken dir. Segne uns diese Gaben. Amen. Und so nehmt das Brot, teilt es miteinander. Christus hat sein Leben für euch gegeben. Amen. Und der Kelch, den wir miteinander teilen, ist er nicht Gemeinschaft mit Christi Blut? Ja, Amen. So nehmt diesen Kelch, teilt ihn miteinander. Christus hat sein Blut für uns vergossen. Amen. Es ist ein Brot. So sind wir viele ein Leib, weil wir an einem Brot, an Jesus Christus Anteil haben. Amen. Wenn wir in diesem Raum die Gardinen zugemacht hätten, dann hätte dieses zusätzliche Licht den Bereich hier vorne richtig hell gemacht. Ausdruck einer persönlich getroffenen Entscheidung. Ich möchte hören, was mein Herr mir sagt. Ich möchte da sein, wo er mich haben möchte. Und ich will das tun, was er von mir will. Wir singen miteinander ein Lied. Jetzt wissen. Die erste Christenheit hat genau damit gelebt. Mit diesem sich ausrichten auf Christus. Hat damit gelebt, dass sie immer wieder sich getroffen haben, um miteinander Gottes Wort zu hören. Und wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann merken wir, was das für eine Folge hatte. Ich will uns einen Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte, der das verdeutlicht. Alle Christen waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu und alle erlebten Gottes Güte. Niemandem in der Gemeinde fehlte etwas, denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz. Das Geld wurde den Aposteln an die Bedürftigen, wurde von den Aposteln an die Bedürftigen weitergegeben. Signal, zeichenhaftes Leben der ersten Christenheit. Warum? Es ist ganz einfach. Ihr seht hier vorne das Kreuz. Das Kreuz besteht aus einem senkrechten Balken und einem Querholz. Ob das genau so aussah, ich vermute eher nicht. Aber diese beiden Richtungen, die haben auch etwas Symbolhaftes. Gott hat seinen Sohn Jesus in diese Welt gestellt. Er kam in unsere Welt als ein Licht für die Welt. Und er hat sein Leben für uns gegeben. Was ist die Konsequenz? Dass Menschen, die ihr Leben auf Christus ausrichten, wahrnehmen, rechts und links neben mir sind andere, die genauso mit Jesus unterwegs sind. Rechts und links neben mir leben andere. Ich bin nicht alleine unterwegs. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gestellt. Wir leben auf dieser Welt. Und wir sind miteinander unterwegs, mit den Menschen um uns herum. Es ist das Zeugnis der ersten Christenheit, dass aus ihrer Beziehung zu Christus es sich ergab, ganz natürlich ergab, dass sie den Menschen rechts und links neben sich nicht übersehen haben. Wir leben in dieser Zeit und Welt. Und es geht nicht nur darum, sich auf Christus auszurichten, sondern es geht auch darum, sich auf den anderen auszurichten. Nicht in dem Sinne, dass ich vor allen Dingen von ihm lernen möchte, was von ihm haben möchte. Nein, dass ich gucke, wo kann ich weitergeben, was Christus mir gegeben hat. Tja, wieder beim Ausgangsthema. Ne? Was wird denn jetzt gebraucht, die Maria-Typen oder die Martha-Typen? Alles ist nötig. Und beides auch in einer Person. Wir brauchen es. Die Ereignisse, die uns jetzt über zwei Wochen schon beschäftigen, die Ereignisse in der Ukraine legen sich als eine große Last auf unser Leben, oder? Die Bilder zu sehen, die Not wahrzunehmen, die da ist, das kann uns doch nicht egal sein. Als die ersten Aufrufe kamen zu Hilfe, haben Andrea und ich überlegt, was können wir eigentlich machen? Und wir bekamen über einen unserer Söhne eine Nachricht, was gebraucht wird im Moment. Und wir haben ein bisschen überlegt und gesagt, okay, ein paar Dinge haben wir, die können wir weitergeben. Wo bringen wir sie denn hin? Bringen wir sie zum Tierarzt nach Jesteburg oder fahren wir doch nach Hobde hin, wo ein großes Lager ist, wo viele Sachen organisiert werden? Und wir sind nach Hobde gefahren. Und haben dort abgeliefert. Und dann standen wir da mit unseren Sachen und fragten den ersten Besten, wo können wir das hier abgeben? Ach, guckt euch mal um, irgendwo findet ihr schon was. Okay, dann gucken wir uns um. Und dann landeten wir in einer Ecke, wo Babynahrung zusammengepackt wurde, wo Windeln in große Kisten verpackt wurden, wo Dinge zusammengesammelt wurden oder zusammengepackt wurden für einen Transport in die Ukraine, die gerade mit dieser Situation zu tun haben. Meine Frau ist Hebamme. Also wo sind wir gelandet? Natürlich in dieser Ecke. Und weil es für mich da nicht ganz so viel zu tun hat, war ich dann vor dem Lager und habe Konserven auf Container gepackt, also in so Palettencontainer reingepackt. Und Menschen kamen, haben Sachen gebracht, haben gesagt, könnt ihr das brauchen? Und wir merkten, jeder wurde gebraucht, auf irgendeine Art und Weise. An diesem Tag war es, glaube ich, 22.30 Uhr, als wir wieder nach Hause gefahren sind. Und zu Hause haben wir überlegt, was haben wir hier eigentlich, was ist hier eigentlich gewesen? Und sind nächsten Tag wieder hingefahren. Als ich aufs Gelände kam, fuhr der erste 40-Tonner weg. Im Laufe des Nachmittags fuhr der zweite 40-Tonner Lastwagen weg. Am nächsten Morgen sollten drei weitere 40-Tonner Richtung Ukraine fahren. Einer nach Warschau zu einem Zentrallager, einer an die polnisch-ukrainische Grenze, ein dritter mit Lebensmitteln für Soldaten in die Ukraine direkt rein. Wisst ihr, was ich erlebt habe an diesen zwei Tagen war? Das häufigste Wort, das man hörte, war Danke. Warum? Wo soll ich das hin tun? Ich weiß auch nicht genau. Gib mal her, ich bringe das, ich suche mir einen Platz. Oh, danke. Könnt ihr das brauchen? Ja, danke. Danke. Ganz viele Menschen haben mitgeholfen in diesen Tagen und der Inhaber von der Firma Löscher, der hat gesagt, noch brauchen wir die Lagerfläche nicht. Ist noch keine Spargelzeit. Ist noch keine Erdbeerzeit. Aber was da lief, was da los war, Menschen, die bereit waren zu helfen. Und ich habe registriert, ganz vieles ist über die Verbindung von Polen zur katholischen Kirche gelaufen. In Hamburg ist eine ganz große Spendenaktion gelaufen in den ersten Tagen, die organisiert waren über eine polnische Gemeinschaft in Verbindung mit der katholischen Kirche. Und vieles von dem ist in Hobde gelandet und von da aus weitergebracht worden. Aber es sind ja viele andere Initiativen auch gemacht worden. Ihr seht dieses Bild hier gerade. Wollte ich erst später noch ein bisschen was zu sagen, aber kann ich auch jetzt was zu sagen. Der Bund Freier Evangelischer Gemeinden engagiert sich natürlich auch in diesem Bereich. Und wenn ihr die Nachrichten verfolgt habt aus der Ukraine, dann wisst ihr, dass im Moment der Druck der russischen Soldaten Richtung Westukraine läuft. Und die Westukraine mündet auf die Grenze nach Rumänien. Im moldawisch-rumänischen Grenzgebiet leben eine ganze Reihe Gemeinden, mit denen wir Kontakt haben, als Bund Freier Evangelischer Gemeinden, schon seit vielen Jahren. Und diese Gemeinden sind aber aufgrund ihrer Lebenssituation überfordert mit dem, was passiert. Und der Bund Freier Evangelischer Gemeinden sagt, wir wollen diesen unterstützen. Und sie tun das durch die Arbeit von Bethanien, durch die Arbeit der Allianzmission und durch die Arbeit der Katastrophenhilfe bzw. der Auslandshilfe im Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Auch hier in Norddeutschland gibt es verschiedene Stellen, an denen was gesammelt wird oder sowas. Ich möchte das einfach heute Morgen nur kurz mal einblenden. Hier geht es um Unterstützung für Menschen, die dort vor Ort sind und die helfen wollen, dass den Menschen, die diese Not erleben, schnell geholfen werden kann. Nehmt das bitte mit auf euer Herz. Denkt bitte mit daran. Ihr könnt euch über die Seite ukrainefeg.de, die hier gezeigt ist, noch mehr Informationen holen. Ich will das hier gar nicht ausführlich machen. Eine Folie können wir gerade noch mal angucken, die wir noch sehen können. Das ist gut. Es gibt eben ganz unterschiedliche Dinge, um die es geht. Es geht um Transporte, die gemacht werden. Es geht um finanzielle Unterstützung. Es geht um Hilfsmittel, die gebraucht werden. Es geht auch darum, dass Menschen ein Zuhause haben können, dass sie irgendwo bleiben können. Auch da ist ja im Moment ganz, ganz vieles nötig. Ukrainer sind Erntehelfer gewesen. Nachdem dass die Polen nicht mehr so oft kamen, sind die Ukrainer die Erntehelfer geworden und die Rumänen für in Deutschland. Und von daher gibt es ganz viele lebendige Verbindungen. Ihr seht hier diese sechs Bilder. Und das Erste, was da steht, ist, betet einfach für den Frieden. Das wollen wir nachher auch gleich noch tun. Ja? Ich möchte das einfach immer wieder sagen. Aus unserer Ausrichtung zu Christus ergibt sich, dass wir im Blick haben, was um uns herum geschieht und wo Not da ist und was wir an der Stelle unterstützen können. Vielen Dank für diese Bilder. Wir können die wieder rausnehmen. Ich glaube, dass Gott uns zeigt, was wir zu tun haben mit dieser Welt. Und es geht nicht darum, dass Bernd Meier oder irgendjemand anders dazu was sagen kann. Nein, Gott macht uns aufmerksam auf das, was in unserer Umgebung möglich ist und nötig ist. Und ich möchte euch einfach bitten, habt offene Augen und nehmt das auf. Betet für die Situation, die wir da vor Ort ist. Betet nicht gegen Putin, sondern betet dafür, dass Gott zum Werk kommt, dass Gott zum Ziel kommt mit dem, was er sich vorgenommen hat. Ich glaube nicht, dass Putin der Böse ist und dass die Beseitigung dieses Bösen, in Anführungszeichen, die eigentliche Lösung ist. Das ist es nicht. Sondern ich glaube, dass was passiert im Moment ist, wir haben mit dem Widersacher zu kämpfen. Und er macht sich auf in dieser Welt, Gottes Reich zu bekämpfen. Wir wollen darum beten, dass Gottes Reich kommt, so wie es im Vater unser auch heißt. Dein Reich komme. Und dass auch die Menschen, die unter dieser Last dieses Krieges leiden, ja, davon etwas wahrnehmen. Ich glaube, mehr möchte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen an dieser Stelle. Es geht um diese zwei Richtungen. Und Stefan hat mich gefragt, was ist denn dein Predigtthema? Mein Predigtthema ist Gemeinde kontemplativ und karitativ. Kontemplativ heißt in der inneren Ausrichtung auf Christus. Und karitativ heißt in der Zuwendung zum anderen. Das ist tatsächlich unsere Aufgabe. Und so muss Gemeindearbeit aussehen, egal wo wir leben. Beides muss im Blick sein. Ich lade euch ein, dass wir uns eine Zeit des Betens nehmen. Eine Zeit, in der wir das, was uns innerlich beschäftigt, vor Gott aussprechen, ihm sagen. Und wir tun das als eine Gebetsgemeinschaft. Lasst uns das an dieser Stelle tun. Herr unser Gott und Vater, an diesem Morgen sind wir hier versammelt, weil du uns durch Jesus Christus gerufen hast. Wir sind an diesem Morgen versammelt und richten uns aus auf dich, den ewigen Gott. Und wir beten darum, dass das Licht deiner Liebe, das du ausgegossen hast in unsere Herzen, hindurch strahlt durch unser Leben in die Welt, in der wir sind. Dass deine Liebe Menschen erreicht, verändert, erneuert. Lass uns stehen an dem Platz, an den du uns gestellt hast, in dem Dienst, zu dem du uns beauftragt hast. Vater, wir bitten dich, dass du unsere Herzen füllst mit deiner tiefen Liebe zu dir, zu deinem Sohn Jesus Christus. Und dass du uns leitest, so wie es heißt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Danke. Wir sind da, wo du uns haben möchtest. Wir gehen dahin, wo du uns haben willst. Und wir tun das. In Jesu Namen. Amen.